Ach, Herr Schösser, geht dich gar zu schlimm, mit uns armen Bauers heute im Ach. Ach, Herr Schösser, geht nicht gar zu schlimm, mit uns armen Bauersleuten schont nur unsere Haut, schont nur unsere Haut. Fretzt ihr gleich das Kraut, wie die Raupen bis zum kahlen Strunk, habt nur Geduld. Schont nur unsere Haut, schont nur unsere Haut, schont nur unsere Haut, nur unsere Haut. Fresst ihr gleich das Kraut, wie die Raupen bis zum kahlen Strunk, habt nur genug.